Look at Matthew chapter 21. Schauen wir hin zu Matthäus Kapitel 21. Let's read a little bit about und lesen wieder ein bisschen about Palm Sunday. Über den Palmsonntag. Okay. Father, bless these words, I pray. Vater, bitte segne diese Worte, darum bitten wir dich. Use them in our lives. Verwende sie in unserem Leben. In Jesus' name. In Jesu Namen bitten wir dich. Okay, starting with verse 1. Beginnen wir mit Vers 1. As Jesus and the disciples approached Jerusalem. Als Jesus und seine Jünger sich Jerusalem nahten. They came to the town of Bethphage on the Mount of Olives. Da kamen sie durch das Städtchen Bethphage am Ölberg. And Jesus sent two of them ahead. Jesus schickte zwei der Jünger voraus. Go into the village over there, he said. Geht in das Dorf dort, sagte er. As soon as you enter it, you will see a donkey tied there with its colt beside it. Dort wird ihr eine Eselin angebunden sehen und bei ihr ein Fohlen. Untie them and bring them to me. Bindet die beiden los und bringt sie her. If anyone asks what you are doing, just say, the Lord needs them. Wenn jemand fragt, was ihr da tut, dann sagt nur, der Herr braucht sie. And he will immediately let you take them. Und man wird sie euch sofort mitgeben. This took place to fulfill the prophecy that said. Auf diese Weise wurde die Prophezeiung erfüllt, die sagt. It's coming from Zechariah chapter 9 verse 9. Aus Zechariah Kapitel 9 Vers 9. Tell the people of Jerusalem, look, your king is coming to you. Sagt den Menschen in Jerusalem, seht, euer König kommt zu euch. He is humble. Er ist sanftmütig. Actually, meek is a better word. He is meek, riding on a donkey's colt. Er ist sanftmütig und reitet auf einem Esel. The two disciples did as Jesus commanded. Die beiden Jünger taten so, wie Jesus ihnen geboten hatte. They brought the donkey and the colt to him and threw their garments over the colt and he sat on it. Sie brachten die Tiere zu ihm und warfen ihre Mäntel über das Fohlen und er setzte sich darauf. Most of the crowd spread their garments on the road ahead of him and others cut branches from the trees and spread them on the road. Viele Menschen breiteten ihre Mäntel vor Jesus auf der Straße aus. Andere schnitten Zweige von den Bäumen und bestreuten den Weg damit. Jesus was in the center of the procession and the people all around were shouting. Jesus befand sich in der Mitte des Zuges und die Menge um ihn herum jubelte. Praise God for the Son of David. Gelobt sei Gott für den Sohn Davids. Blessing on the one who comes in the name of the Lord. Gepriesen sei der im Namen des Herrn kommt. Praise God in the highest heaven. Lobt Gott im höchsten Himmel. The entire city of Jerusalem was in an uproar as he entered. Die ganze Stadt Jerusalem war in Aufruhr, als er einzog. Who is this, they asked. Wer ist das? The crowd replied, it is Jesus, the prophet from Nazareth in Galilee. Und die Menschen in der Menge antworten, das ist Jesus, der Prophet aus Nazareth in Galiläa. Jesus entered the temple and began to drive out all the people buying and selling animals for sacrifice. Jesus ging in den Tempel und fing an, die Händler und jene, die bei ihnen kauften, herauszutreiben. He knocked over the tables of the money changers and the chairs of those selling doves. Er stieß die Tische der Geldwechsler und die Stände der Taubenverkäufer um. He said to them, the scripture declares my temple will be called a house of prayer. Dabei sagte er, in der Schrift steht, mein Haus soll ein Ort des Gebets sein. But you have turned it into a den of thieves. Aber ihr habt eine Räuberhöhle daraus gemacht. Jesus comes into Jerusalem. Jesus kommt nach Jerusalem. Everybody welcomes him. Alle heißen ihn willkommen. Son of David. Sohn Davids. Praise God for the Son of David. Gelobt sei der Sohn Davids. 3 days later. 3 Tage später. On Wednesday. Am Mittwoch. Most probably on Wednesday. Also aller Wahrscheinlichkeit nach am Mittwoch. He is crucified. Wird gekreuzigt. Symbolically, we celebrated on Friday. Symbolisch feiern wir es am Freitag. Which is great. Und das ist okay und es ist gut. Historically, aber wenn man es genau historisch betrachtet, he was most probably crucified on Wednesday. War es aller Wahrscheinlichkeit nach am Mittwoch. Then he would be in the grave 3 days and 3 nights. So war er dann 3 Tage und 3 Nächte im Grab, wie vorher gesagt war. The same crowd that welcomed him, die gleiche Volksmenge, die ihn willkommen geheißen hat, 3 days later will crucify him. Ist die Menge, die ihn 3 Tage später kreuzigt. The nation, die Nation, of all nations on earth, die Nation, die unter allen Nationen da auserwählt war, that should have welcomed him, die ihm willkommen hätte heißen sollen, and honored him to the fullest, und aber zum Ganzen zur Fülle hätte ehren sollen, rejected him, hat ihn abgelehnt. There's a great principle here that we can glean from. Und das ist einfach ein ganz wichtiges Prinzip, wovon wir einfach selbst unseren Nutzen ziehen müssen für unser Leben. I want you to watch this video that I found online. Schaut mal dieses Video, ich habe das online gefunden. It's a little bit of advertisement for Israel. Das ist ein bisschen Werbung für Israel. And it talks about the history of Jerusalem. Und es spricht da auch über die Geschichte von Jerusalem. And I just want you to see how obviously ich möchte einfach, wie ihr da einmal sehen könnt, wie offensichtlich Jesus is omitted. Jesus da ausgelassen ist. Okay, play this video. Schaut euch einmal an. Jerusalem, a historical journey through archaeology and art. Jerusalem, a mosaic of different peoples, faiths and nationalities. Nevertheless, despite this diversity, under the sovereignty of Israel, Jerusalem is a city that works. But has it always been this way? The first historical mention of Jerusalem is in the Bible, in the era of the patriarchs. King David declares Jerusalem as Israel's capital, known from that point on also as Zion. His son, King Solomon, builds the first temple. But the temple is destroyed by the Babylonians, and the Jews are exiled. King Cyrus's declaration enables the Jews to return and rebuild the temple. Alexander the Great's conquests include Jerusalem. However, his successors desecrate the temple, which leads to the Maccabees' revolt against the Greeks' imposition of Hellenism. The Roman Empire seizes control, and King Herod renovates the temple. A large-scale revolt against a corrupt and vicious Roman reign fails. The second temple is destroyed, and the Jews are banned from Jerusalem. 60 years pass, and Bar Kokhba leads another revolt for the freedom of Jerusalem. But it fails after 3 years of battle. Jews are banned from the city, renamed by the Romans Aelia Capitolina, in order to eradicate its Jewish heritage. Roman Emperor Constantine converts to Christianity and reinforces the ban on Jews entering Jerusalem. A new religion, Islam, sweeps through the Middle East. Non-Muslims are declared second-class citizens. Okay, you can watch the rest of it online. Ihr könnt euch den Rest anschauen online. It's called Jerusalem History in 5 Minutes. Das heißt, die Geschichte Jerusalems in 5 Minuten. It's interesting. Nicht interessant. The Passion Week is the most important week in all of history. Die Passionswoche ist die wichtigste Woche in der gesamten Weltgeschichte. It is the central week of history. Es ist einfach die zentrale Woche, der Dreh- und Angelpunkt der Geschichte. In Galatians chapter 4, verse 4, in Galater Kapitel 4, Vers 4, Paul said that in the fullness of time, Christ came to die. Paulus, in der Fülle der Zeiten kam Christus, um zu sterben. This moment, in diesem Moment, in the nation of Israel, in der Nation Israels, and it's omitted. Und er kam hinein in die Geschichte Israels, because und ausgelassen. A blindness came on the nation. Weil eine Verblendung die Nation Israels traf. And that blindness was to our advantage. Und diese Verblendung war zu unserem Vorteil. As the nations. Die wir ja zu den Nationen gehören. Because the gospel came to the nations. Weil damit das Evangelium zu den Nationen kam und sich dort verbreitete. But this blindness. Aber diese Blindheit. Was so powerful. War so kräftig. That only Christ himself can lift it. dass nur Christus selbst diese Verblendung nehmen kann. Through the power of the Holy Spirit. Durch die Kraft des Heiligen Geistes. I was working in New York City when I first got married. Als ich geheiratet habe, habe ich in New York in der Stadt gearbeitet. For a Jewish lady. Für eine jüdische Dame. I was 23 years old. Damals war ich 23 Jahre alt. And I was renovating her kitchen. Und ich renovierte da ihre Küche. And I met her up in Massachusetts. Ich hatte sie in Massachusetts getroffen. When I was in Bible school. Als ich in der Bibelschule war. And then she had a summer home up there. Und sie hatte oben da so ein Sommerdomizil. That I had worked on, and she said, "Why don't you come to New York City and do my kitchen for me?" Ich hatte daran gearbeitet, und dann sagt sie, "Warum arbeitest du nicht auch in meiner Küche hier in so New York?" So as I was down there in this Jewish home. Und während ich dann dort war in diesem jüdischen Wohnung. Working every day. Oder Haus, und dort arbeitete. I was praying Tag, for them. Da betete ich für sie. And I said, "Oh God, give me an opportunity somehow." To reach this Jewish family. Sagt Gott, gib mir irgendeine Gelegenheit, irgendwie da sie zu erreichen. Hier bin ich. And I thought, if I could only find somehow. Wenn ich doch nur irgendwie. The messianic promises. Die messianischen Verheißungen finden könnte. Somehow, if I could just get them into the Jewish scripture and show them. Wenn ich sie irgendwie in der jüdischen Schrift finden würde und ihnen dann da zeigen könnte. And there was no internet back then, so you couldn't just pull it offline. Also damals gab es noch kein Internet, dass man das eben mal so runterladen kann. So I remember coming down to New York again. Und da erinnere ich mich daran, wie ich nach New York wieder kam. And then she says to me, Rob. Und sagt sie, Rob. I have something for you. Ich habe da etwas für dich. And I said, what is it? Und ich fragte nur, was ist das? She says, it's a whole list of the messianic promises. Es ist eine ganze Liste von messianischen Verheißungen. She said, I thought you would like them as a Bible, you know, as a Bible student. Und ich habe mir gedacht, schau mal, das magst du sicherlich so als Bibelschulstudent. So she gave them to me. Sie gab es mir. And they meant nothing to her. Aber ihr haben es nicht bedeutet, nichts bedeutet. There's a blindness. Da war einfach eine Blindheit, mit der sie geschlagen war. And this blindness is so powerful. Und diese Verblendung ist so kräftig, so mächtig. It has also happened in the church. Und das ist auch in der Gemeinde so passiert. I mean, how many Christians are there? Wie viele Christen gibt es da? On this side of the cross. Auf dieser Seite des Kreuzes. Where Christianity means really nothing to them. Dort, wo das Christentum ihnen eigentlich gar nichts bedeutet. How many relatives have I shared Christ with? Wie viele Verwandten habe ich Christus weitergeben wollen? And they would say, Rob, I'm a Christian. Robert, ich bin doch ein Christ, was willst du? But where will you go if you die? Aber wo gehst du hin, wenn du stirbst? Nobody knows. Keiner kann das wissen. But you believe in God. Aber du glaubst doch an Gott. Well, is there a God? Na, gibt es einen Gott? You're a Christian. Aber du bist doch Christ. You believe in Christ. Du glaubst an Christus, yeah, oder nicht? But maybe it's just a story. Na, vielleicht ist das nur eine Geschichte. And you realize that this Christian is as blind as these Jews were. Und dann siehst du plötzlich, dass dieser Christ eigentlich genauso blind ist, wie die Juden es waren. But let's watch this second video. Schauen wir uns das zweite Video an. It's about Jews and Jesus. Da geht es Juden und Jesus. It's another video I found. Ich habe dann noch ein Video gefunden. It's just a little clip of it. Nur ein klein bisschen davon. I grew up with a very Jewish upbringing. I went to a conservative synagogue. We celebrated the Jewish holiday. Went to synagogue on the high holidays and et cetera, and observed the all the Jewish holidays and stuff. And anytime I would ask a question about Jesus, the answer I got was, well, we're Jewish, we're not supposed to talk about him. Well, why not talk about him? The man was Jewish. Can you put the volume up, please? I knew that if my own Hebrew scriptures are true, Jesus had to be that promised Messiah who would die for my sins and rise from the dead. To me, there's nothing more Jewish that I can do than to believe in Jesus as the Jewish Messiah. God had shown me, yes, Jesus was the Messiah, and I needed to believe in him. To me, it seems very natural to be Jewish and believe in Jesus. I thought, God, what if I'm betraying you by believing in Jesus? What if I'm doing the wrong thing? You're brought up to know that you don't believe in Jesus. That's the one thing you know you don't believe in as a Jew. And it's amazing to think that I do love Jesus. So the perfect demonstration of God's love throughout all history is the offering of the Messiah. I prayed to accept Jesus in my heart. And that was, wow, a lot of years ago. at least 20. I really feel that believing in Jesus is a fulfillment of my Jewish identity. He said, "Hey, Stephen, what's happening?" I said, "I don't know, Joel, but I want to know Jesus." I'm very proud to be Jewish, and I'm more proud that Jesus is my Messiah. You know, Jewishness and Jesus, they go together. They're not two contradictory things. So why shouldn't we live as though they go together? That's beautiful, huh? It's einfach wunderschön. The Lord came into Jerusalem. Der Herr zog ein nach Jerusalem. The first thing he did, das erste, was tat, is he went to the temple. War, dass zum Tempel ging. And he cleansed it. Und reinigte diesen Tempel. How important do you think that is in the mind of God? Wie wichtig denkt ihr, ist das im Gedanken Gottes? That our temple is clean. Dass unser Tempel einfach rein ist. He came in on a donkey. Er kam da auf einem Esel. One that had never been ridden. Auf einem Esel, der nie geritten wurde. Which you cannot easily ride. Und das ist ja gar nicht möglich so einfach. But it's to prove the point that where the presence of God is. Aber es geht darum, den Punkt zu beweisen, dass da, wo die Gegenwart Gottes ist, everything finds rest. Alles kommt zur Ruhe. He is the Prince of Peace. Er ist der Friedefürst. He brings our life to rest. Er bringt unser Leben einfach zur Ruhe. Come unto me. Kommt zu mir. All ye that are heavy laden. All ihr, die ihr mühselig und beladen seid. I will give you rest. Ich werde euch Ruhe geben. He can speak to the storm. Er kann zu dem Sturm sprechen. The wind dies. Und der Wind, er stirbt ab. And the waves find rest. Und die Wellen kommen zur Ruhe. This is our God. Und das ist unser Gott. This is Christ. Das ist Christus. And yet, und doch, in this incredible demonstration of meekness, in diesem unglaublichen Beweis seiner Sanftmut. Can you imagine if the story actually said, stell dir vor, wenn die Geschichte so heißen würde, dann weiter. And Jesus asked the disciples to find him a white horse. Und Jesus bat die Jünger, ihnen ein weißes Pferd zu finden. And a helmet and a shield. Ein Helm, ein Waffenschild. He will come back like that in the second coming. In dem zweiten Kommen wird er so kommen, auf einem weißen Pferd. On a white horse, Revelation 19. Offenbarung Kapitel 19. And his robe will be dipped in blood. Und sein Gewand wird in Blut getunkt sein. And he will come and take dominion of this world. Und wird kommen und wird die Herrschaft antreten über diese Welt. But first the cross and then the crown. Aber erst das Kreuz und dann die Krone. And he came in this amazing demonstration of meekness. Und kam in diesen erstaunlichen Manifestationen von Sanftheit. And he didn't go to the high priest's home for dinner. Und ging dann nicht zum Abendessen beim Hohenpriester vorbei, to discuss politics. Vielleicht dort mit der über politische Dinge zu diskutieren. He went right to the temple. Nein, er ging direkt in den Tempel. And cleansed it. Und hat ihn gereinigt. And he cleansed it with authority. Und es gereinigt mit Autorität. I mean, he kicked butt. Und hat den Leuten da he walked in there. Angetreten. Ist rein. And he looked around. Hat sich umgeschaut. And he was filled with the anger of God. Und war gefüllt mit dem Zorn Gottes. It says that the zeal of God consumed him. Es heißt, der Eifer Gottes verzehrte ihn. And he started knocking over tables. Und fing an, die Tische einfach umzuschmeißen. He didn't ask people to put their money away. Ja, nicht erst gebetet, könnte er vielleicht eben mal das Geld wegtun. He didn't say, look, you have 3 minutes to leave and I'm going to knock your tables over. Oder, klar, Moment, ihr habt jetzt 3 Minuten Zeit, ja, dann müssen die Tische he weg sein. He just came in and he just, whoa, and started smashing and knocking things over. Und er ist direkt rein und hat es einfach umgehauen, hat es weggeworfen. In John chapter 2, he did it the first time he came also. In Johannes Kapitel 2 hat er es beim ersten Mal schon so gemacht. And that time he made a whip. Und da hat eine Gerte, eine Peitsche sich geflochten. So God is really serious about this, the inside of our temple. Also Gott nimmt das wirklich ernst, wie das im Inneren des Tempels, in unserem Tempel ausschaut. To the Jewish leaders, it was more important that they had the thieves in the temple than they had Christ in the temple. Der jüdischen Führung war es wichtiger, dass da diese Diebe im Tempel sich aufhalten konnten, als dass der Christus dort war. They benefited from it. Denn sie haben ja da ihren Nutzen rausgezogen. But when God comes in, God wants to cleanse our temple with authority. Aber wenn Gott hineinkommt, dann möchte er unseren Tempel mit Autorität reinigen. It's just a matter of, are we honest that there's thieves in the temple? Es ist nur die Frage, sind wir ehrlich, dass es da Diebe im Tempel gibt? Robbing God of his glory? die Gott einfach seine Herrlichkeit berauben, taking the place of God in our life, die einfach den Raum einnehmen, der eigentlich Gott gebührt in unserem Leben, in our mind, in unserem Herzen, in unserem Gedanken, in our soul, in unserer Seele, robbing us of our strength, die uns berauben, unserer Stärke, unserer Kraft. Would we be as angry as the Jewish leaders were? Würden wir so zornig sein, wie es die jüdische Führung war? If Jesus would come in and cleanse our temple, wenn Jesus hineinkäme und unseren Tempel reinigte? The most important building block, der wichtigste Baustein, that we can have, den wir haben können, in our relationship to God, in unserer Beziehung zu Gott, is honesty, ist die Ehrlichkeit. Matthew chapter 5 verse 8. Matthäus Kapitel 5 Vers 8. Blessed are the pure in heart. Gesegnet sind die reinen Herzen sind. For they will see God. Sie werden Gott schauen. Do you want to see God tonight? Wollt ihr heute Abend Gott sehen? Do you want to see God move in your life? Wollt ihr sehen, wie Gott sich in eurem Leben bewegt? Do you want to see miracles in your life? Wollt ihr Wunder in eurem Leben sehen? Do you want to see God do the impossible? Wollt ihr sehen, wie Gott das Unmögliche vollbringt für euch? Take this verse serious. Nehmt diesen Vers ernst. Blessed are the pure in heart. Gesegnet sind die reinen Herzen sind. They will see God. Sie werden Gott schauen. Many Christians will go for months. Viele Christen gehen da so über Monate hinweg. And then it will go into years. Und dann werden es Jahre. And it will go into a lifetime. Und dann wird das so ein Lebensstil. I have seen it over and over again. Ich habe es immer wieder so gesehen. People that I started with in the very beginning. Leute, mit denen ich begonnen habe, ganz am Anfang. When I first got saved, I was saved in the university. Als ich zunächst gerettet wurde, wurde ich gerettet an der Universität. I was 18 years old. Ich war 18 Jahre alt. It was the third Monday of September 1976. Es war der dritte Montag im September von 1976. I didn't know anything about God. Ich wusste nichts über Gott. I had never even really touched a Bible. Ich habe nicht mal eine Bibel überhaupt angerührt. We just had that Bible on the bottom drawer with all the pictures in it. Ich hatte die Bibel einfach unten da in der Schublade und da waren die ganzen Bilder drin. That's in a box. In so einer Kiste. That you don't take out. In so einer Kiste, wo man was sammelt, aber nicht rausnimmt. Because it's a sacred Bible. Why would you take it out? Und das ist eine heilige Bibel da. It's the only Bible I knew of. Das war die einzige Bibel, die ich kannte. And these people led me to Christ. Aber diese Leute an der Uni, die haben mich zu Christus geführt. I didn't know anything. I thought to myself, will I ever have to not be taught? I don't know anything. Ich weiß ja gar nichts. Wird es da jemals sein, dass ich der bleibe, der nicht gelehrt ist? John 3:3 was the only verse I knew. Johannes Kapitel 3 Vers 3. Revelations 3:20. Offenbarung Kapitel 3 Vers 20. Knock on the door. Jesus knocks on the door. Open it. He'll come in. Jesus klopft an die Tür deines Herzens und wenn du sie öffnest, wird er hineinziehen mit dem Mahl halten. 20 years later. 20 Jahre später. I wanted to find the woman who led me to Christ. Da habe ich mich auf die Suche gemacht. Ich wollte die Frau finden, die mich zum Herrn geführt hat. She walked right up to me. Sie ist direkt zu mir hingekommen. Saw my cross. Sah mein Kreuz. My Catholic crucifix. Kreuz. She walked right up to me. Sie ist direkt auf mich zugegangen. She said, "Young man, what does that cross mean to you?" Junger Mann, was bedeutet dieses Kreuz für dich? I said, "It means everything." Ja, alles. She said, "Have you ever received Jesus in your life? Hast du jemals Jesus in dein Leben aufgenommen? Do you know him? Kennst du ihn?" And I was looking at her like she was from Mars. Und ich habe sie angeschaut, als wenn sie vom Mars käme. 2 hours later, 2 Stunden später, I came to the meeting. Da war ich bei ihrem Treffen. And she led me to Christ. Und sie hat mich zu Christus geführt. I got saved. Und ich bin so errettet worden, das könnt ihr euch gar nicht vorstellen. I went from dark to light. Ich bin aus der Finsternis hinein ins Licht. From death to life. Vom Tod zum Leben. From fear to peace. Von Angst zu Frieden. From hate to love. Von Hass zu Liebe. From bitterness to joy. Von Bitterkeit zu Freude. It's like I just stepped through the wall. Wie als wenn ich da durch eine Wand durchtrete. Into another kingdom. In ein anderes Reich hinein. I was like so saved. Ich war so gerettet. That I became an evangelist overnight. Dass ich über Nacht einfach ein Evangelist wurde. I picked up every hitchhiker. Ich habe jeden mitgenommen, der da per Anhalter fahren wollte. If they were going the other way, I turned around, picked them up and went the other way. Wollten sie in die andere Richtung? Ich bin einfach umgedreht und habe sie gebracht. I had tracks in my car. Ich habe Traktate in meinem Auto gehabt. Every other day I was going to the Christian bookstore to get more tracks. Und jeden zweiten Tag bin ich hingefahren zum christlichen Buchladen. I was leaving them everywhere I went. Ich habe sie überall verteilt, wo es nur ging. I was like shooting tracks out like those machines. Like machine gun. Konfetti rausgeschossen. Everywhere. Yeah, like confetti. I had bumper stickers on both sides. Ich hatte so diese Aufkleber gehabt auf I was driving a van, a delivery van. Ich habe da so einen Van gefahren. I had a hat that I had a bumper sticker on the front and the back. Und hatte so eine Mütze like, auf, like, und vorne und hinten ein Aufkleber drauf. I was just Sticker. Walking evangelist. Ich war ein wandelnder Evangelist. 20 years later, 20 Jahre from später, Austria, aus Österreich. I go back to the university after I went home. Habe ich dann wieder den Weg versucht, in die Universität zu finden, zu schauen. To the yearbook, bin zum Jahresbuch gegangen and got the names of the people that were in that group. Und habe mir dann die Namen rausgesucht von den Leuten, die in der Gruppe waren. Because the lady who led me to Christ was not in the picture. Weil die Dame, die mich zu Christus geführt hatte, die war da in diesem Buch nicht verzeichnet. So I started making phone calls. Also habe ich dann Telefonanrufe gemacht, um aus der Gruppe herauszuforschen. I said, hi, this is Rob Prokop. I don't know if you remember me. Rob Prokop. I was also part of the Agape Force back in 1976. In 1976 war Teil dieser Agape Force. Do you remember? Kannst du dich an mich erinnern? And one girl said, und ein Mädel sagt, I haven't been to church in 20 years. Seit 20 Jahren bin ich nicht mehr in der Gemeinde gewesen. I have not been to church in 20 years. Ich war in keiner years. Gemeinde oder Kirche seit 20 Jahren. She said, I think the Holy Spirit denkt der Heilige Geist had you call me. Hat dich dazu geführt, I had not been to church in 20 years. Seit 20 Jahren. What happens? Was passiert? When the temple is not clean, wenn der Tempel nicht rein ist, it's what gets God. It's not the fact that it's not clean. Es ist nicht die Tatsache, dass eben nicht rein ist. Because God cleans it. Denn es ist ja Gott, der ihn reinigt. It's the fact that we won't be honest that it's not clean. Aber es ist die Tatsache, dass wir nicht ehrlich darüber sind, dass eben unrein ist. Remember, Jesus washed the disciples' feet. Erinnert euch daran, Jesus hat die Füße der Jünger gewaschen. He also washed the feet of Judas. Er wusch auch die Füße vom Judas. Love loves for love's sake. Die Liebe liebt um der Liebe willen. He loved them till the end. Er hat sie bis ans Ende geliebt. Judas will be lost forever and ever and ever. Judas wird für immer und immer und immer und ewig verloren sein. Separated from the presence of God. Getrennt von der Gegenwart with Gottes. The full knowledge mit dem vollen Wissen that Jesus loved him to the very end. Dass Jesus ihn geliebt hat bis zum Schluss. And he rejected it. Und er hat es abgelehnt. Peter said, you'll never wash my feet. Petrus sagt, meine Füße wirst du nicht waschen. And Jesus said, unless I wash your feet, you have nothing to do with me. Aber Jesus sagt, es sei denn, dass ich dir die Füße wasche, hast du keinen Anteil an mir. And then Peter said, wash my whole body. Dann sagte Petrus, dann wasch mich ganz, mein ganzes Leib. And he said, I don't have to. You've already been washed. Und das brauche ich nicht. Wer vom Bade kommt, ist rein. And that speaks of salvation. We've already been washed. Das spricht von der Errettung. Wir sind bereits rein. We've been justified by faith. Wir sind gerechtfertigt durch den Glauben. We are the children of God. Wir sind die Kinder Gottes. But he said, but you need to have your feet washed. Aber deine Füße, die müssen gewaschen werden. And that's something we need to do every single day. Und das ist etwas, was wir jeden Tag machen müssen. And it's there when we become dishonest about our feet. Und dann geschieht es praktisch, wenn wir da unehrlich sind, im Hinblick auf den Zustand unserer Füße. Is where our trouble with God really starts. Und da beginnen dann die Schwierigkeiten in der Beziehung zu Gott. Why don't we want to be honest with God? Warum wollen wir vor Gott nicht ehrlich sein? Do we think he's gonna say? Denken wir, dass er das sagt? Finally, finally. Ja, endlich. Finally, you admit it. Jetzt hast du es zugegeben. Okay, now I can really punish you. Jetzt because you admit it. Jetzt right? Hast du es zugegeben. Ja, you ja, lied? Ich hab's gehört. Okay, so two of us know now. Jetzt finally. Wissen wir beide das. Ja, okay, you just watch what I'm going to do to you now. Du wirst jetzt schon sehen. Du wirst schon sehen, ja? Do we think that's what God's waiting to do? Ist das, worauf Gott wartet? He's not. Nein. Honesty. Ehrlichkeit. Blessed are the honest. Gesegnet sind die, die ehrlich sind. Blessed are the pure. die rein sind. It means transparent. Das heißt, dass wir transparent sind. That you are transparent before God. Du bist ganz offen und transparent vor Gott. You're an open book to him. Aber für ihn ein offenes Buch. You hide nothing. Du verbirgst da nichts. I got an email from somebody and I don't have it here, but ein E-Mail von jemandem bekommen. They wrote me, I can't find it, but ich weiß nicht, wo es ist. Anyway, they said thank you for the series on judging. Da heißt es danke für die Serie über das Richten. Because I called someone who had hurt me. Ich habe eine Person angerufen, die mich verletzt hat. It's 20 years later. Das war, glaube ich, eine Mitschülerin und das war 20 Jahre später. And we met. Und wir haben ein Treffen veranlasst. And I shared Christ with them. Und da habe ich der Person Christus weitergeben können. Thank you. Und danke. Last week I was in England. Letzte Woche war ich in England with our operations team, mit unserem Operations Team and Marcus also Tuma came. Auch der Markus Tuma war dabei. And so there's six of us. So waren wir sechs. We went to the Abundant Life Church. Und wir sind in die Abundant Life Church up in gegangen, Bradford, England. In Bradford, England. It's like 3 hours north of London. So 3 Stunden nördlich von London. The church is very similar to ours. Die Gemeinde ist ganz ähnlich wie unsere. It's just 4 times the size. Nur viermal größer. The chapel is almost 4 times bigger. Da die Halle von denen ist vielleicht 4-mal so groß. And when I walked in there, I just said to Marcus. Und als er reinkam, habe ich dem Markus gesagt: This is my chapel. Das ist das, was ich da sehen kann. This is my chapel. So schaut das bei uns There are aus. No pillars. Da keine Säulen. This is my chapel. Schau, ich kann sehen. We will have this chapel in Austria. So eine Halle werden wir haben in Österreich. Yeah. They are so similar to us. Die sind einfach uns so ähnlich. They're 10 years down the road. Aber further. Sind 10 Jahre weiter als wir. Ihre Entwicklung. They just everything they say is just so similar to us. Alles was sie sagen ist einfach uns so ähnlich. Or maybe we're similar to them. Oder vielleicht sind wir ihnen ähnlich. Nikki Gumbel was there. Nikki Gumbel war dort. Nikki Gumbel is responsible for pushing the Alpha Course to mega effectiveness. Er ist wohl derjenige, der dem Alpha-Kurs zum Durchbruch verliehen hat und zu der Wirksamkeit gefolgt hat. 18 million Alpha-Kurs groups in the world today. Es gibt 18 Millionen Alpha-Kurs-Gruppen in der ganzen Welt. He was one of the speakers. Und er war einer der Sprecher dort. And he said something interesting. Und er hat etwas sehr Interessantes gesagt. If you want to stay the same, wenn du da der gleiche bleiben möchtest, you must always change. Und wenn du derselbe bleiben möchtest, dann musst du dich immer ändern. If you want to stay the same, wenn du dasselbe bleiben möchtest, musst du. I feel I am exactly the same person I was when I got saved. Ich fühle mich so, als wenn ich genau die gleiche Person bin, dieselbe wie zu dem Zeitpunkt, als ich errettet wurde. I was radical on the next day. Ich war radikal direkt am nächsten Tag schon. And I'm just as radical today. Und ich bin immer noch so radikal. But I'm always changing. Aber das sind Veränderungen. To stay radical. Die ich vornehme, um radikal zu bleiben. I changed countries. Ich habe mein Ort verlassen. I changed churches. Ich habe die Gemeinde verlassen. So many things. I changed my understanding. Ich habe mein Verständnis von Dingen verändert. I changed Bibles. I changed a lot of stuff. Ich habe Bibeln verändert. Ich habe viele Dinge verändert. If I want to stay radical. Aber das ging darum, einfach radikal zu bleiben. The church can never stay the same. Die Gemeinde kann nicht die gleiche bleiben. If we're gonna maintain the same values that we want. Entschuldigung, die Gemeinde kann nicht dieselbe bleiben, wenn wir nicht praktisch an den Werten festhalten, die wir wollen. If we're gonna have a radical faith. Wenn wir einen radikalen Glauben haben. Radical faith changes everything. Dann verändert dieser radikale Glauben alles einfach um uns herum. If you want to stay the same. Wenn du dasselbe bleiben möchtest and have a radical faith, und einen radikalen Glauben dir behalten möchtest, expect everything to change. Dann erwarte, dass die Dinge um dich herum sich verändern müssen. Anyway, after my first day, nach meinem ersten Tag, I went home that evening to the hotel and I was having my quiet time. Ging ich so nach Hause ins Hotel, hatte meine stille Zeit. And I noticed that I did not receive. It wasn't like a really incredible day. It was a good day. Es war irgendwie, als wenn ich da irgendwie nicht richtig empfangen hatte. Es war nicht so dieser unglaublich gute Tag. Es war einfach I thought, something's wrong. I wrote in my journal, something's wrong. Ich habe mir gesagt, kleiner Moment, Gott, dass irgendwas ist hier verkehrt. With me, I think. Something's wrong irgendwas here. Ist da bei mir verkehrt. Took me a little while to figure it out. Es hat ein bisschen gebraucht, bevor ich es herausgefunden But hatte. Then it was clear. Dann wurde es mir klar. I had, because I went to a conference weil ich zu einer Konferenz that I so much like, die ich ja so sehr mag. With no anticipation that there would be something there I don't like. Ohne irgendwie an der Vorerwartung, dass es irgendwas geben könnte, was ich vielleicht nicht mag. Some conferences you go to and you say to you, I say to myself, okay, examine all and just hold fast to what's good. Don't judge anything else. Manchmal geht man zu Konferenzen hin, wo man sagt, so kleinen Moment, also prüfen wir alles und das Gute behalten wir aber nicht alles. But at this conference I had let my guard down. Aber hier hatte ich irgendwo da meine Rüstung irgendwo so ein bisschen abgelegt. And I had realized through honesty before God. Aber ich habe dann erkannt durch Ehrlichkeit vor Gott. That there was this subtle undertow of criticism in my heart. Dass das so ein Unterton von Kritik in meinem Herzen war. That was robbing me of the fullness of the moment. Die mich da der Fülle des Moments, der mir da angeboten war, beraubte. And I repented of it. Und ich habe Buße davon getan. It was very subtle. It was just somewhere down there. Das war ganz so unterschwellig, irgendwo da unten, man konnte es kaum merken. My strength was unguarded. Meine Stärke war unbehütet. Gordon MacDonald, who had a large church in Boston. Gordon MacDonald, der eine sehr große Gemeinde in Boston hatte. Who fell into adultery one time. Er fiel in den Ehebruch und es war nur einmal. One time. Einmal. And lost everything. Und hat alles verloren. And he wrote in his book. Und er schrieb in seinem Buch. It was unguarded strength. Es war einfach ungehütete Stärke. Unguarded strength. Stärke, auf die er nicht aufgepasst hatte. The devil is not always focusing on our weakness. Der Teufel, er fokussiert sich nicht immer nur auf unsere Schwächen. He's also focusing on our strength. Er zielt auch auf unsere Stärken. We live in a castle. Wir leben so in einer Festung. And we are protected by walls of teaching and walls of values. Und wir sind beschützt durch Werte, die wir gelehrt bekommen haben und die uns da aufgebaut wurden. We're expecting the devil to come through the low wall that's not finished. Und wir denken, dass der Teufel da hineinkommt durch eine Wand, die vielleicht noch nicht fertig ist. He's scaling the high wall. Aber er ist da schon auf die hohe Mauer zu überschreiten. Where we're not expecting. Wo wir ihn gar nicht erwarten. Unguarded strength. Und da ist eine Stärke, die gar nicht and it was so bewacht wird. Wonderful just to say, Lord, und was ist wunderbar, um zu sagen, Herr, I have judged, ich habe hier gerichtet. Without even realizing it. Und dass ich überhaupt bemerkt habe. I have a subtle critical attitude. Please cleanse this. Unterschwellig war so eine kritische Einstellung hier. And then it was gone. Bitte reinige mich davon und dann war es weg. Honesty. Ehrlichkeit. Blessed are the honest in heart, they will see God. Gesegnet sind die, die ehrlich sind im Herzen. Sie werden Gott schauen. Mercy, Barmherzigkeit, Grace, Gnade, is the foundation of our life. Barmherzigkeit und Gnade sind das Fundament. If we are not confident that we can come to God, wenn wir nicht der Zuversicht haben, dass wir zu Gott so kommen können, we are not going to be honest. Dann werden wir nicht ehrlich sein. The cup will remain dirty. Dann wird der Kelch einfach dreckig bleiben. We will live our life. Wir leben unser Leben so. Outside of the fullness of Christ. Und zwar außerhalb der Fülle Christi, die für uns bereitsteht eigentlich. We have to live by our values. Wir müssen einfach nach unseren Werten leben. Last Tuesday night at the Next Generation meeting. Letzten Dienstag beim Next Generation Treffen. We're talking about the importance of living out our values. Da haben wir darüber gesprochen, wie wichtig es ist, unsere Werte auch wirklich zu leben. What is a proactive person? Was ist eine proaktive Person? The opposite of a reactive person. Das Gegenteil von einer reaktiven Person, die nur auf die Situation 90% reagiert. Plus people in the world are reactive. 90% der Menschen der Welt und vielleicht noch mehr sind reaktiv. That means that what they do is a response to something that's happening to them. Das heißt, was sie da machen, ist nur eine Reaktion auf das, was ihnen da geschieht oder passiert. Proactive people, proaktive Leute, take action according to their values. Ergreifen praktisch die Initiative und agieren gemäß ihrer Werte. They're not waiting for something to come at them before they respond. Sie warten nicht darauf, dass etwas ihnen irgendwie geschieht, auf das sie darauf reagieren. They live by their values. Nein, sie gehen einfach voran und zwar nach ihren Werten. I talked to someone this morning after service, a young man. Ich habe heute früh mit einem jungen Mann gesprochen nach dem Gottesdienst. Shook his hand. I said, what's your name? Schüttelte ihm die Hand, sagte, hey, wie geht's dir? Wie heißt du? I said, how long are you a believer? Seit wann bist du gläubig? He said, 10 years. Seit 10 Jahren, sagt er. But I don't act like it. Aber ich handle nicht danach. I said, what do you mean? Was meinst du damit? He said, well, I'm a believer 10 years, but... Ich bin jetzt seit 10 Jahren gläubig, aber naja. Ja. I should be further. Ich sollte irgendwie schon mich weiterentwickelt haben. I should be further. Ich sollte mich schon weiterentwickelt but haben. How do we come further? Aber wie gehen wir da voran? Wie können wir uns entwickeln? By establishing our values. Indem wir da für uns Werte begründen. We have to live from our values. Wir müssen unser Leben einfach aus den Werten heraus bestreiten. We have to name them. Wir müssen sie benennen. Rehearse them. Und sie immer wieder in Erinnerung rufen. And live them out. Und dann auch ausleben. So I asked people on Tuesday. Am Dienstag habe ich Leute gefragt. Gebeten. Write down the values that are most important to you. Schreib dir einmal die Werte auf, die dir am wichtigsten sind. And we have many values as Christians. Als Christen haben wir einfach eine ganze Menge an Werten. We could put 100 values on the board today. Wir können so hunderte von Werten hier einfach auf die Wand kleben. But which ones are the most important for you right now? Aber welche sind die wichtigsten für dich jetzt? For somebody it might be the joy of the Lord is your strength. Für einige von euch ist es einfach die Freude am Herrn. Ist deine Stärke. And that will always be our value. Und das wird immer unser Wert sein. But it may be necessary to have that as your very core value for this season of your life. Was kann sein, dass es einfach wichtig wird, dass du das wirklich als ein Wert im Kern hast für dein Leben, und zwar gerade jetzt. When Mary and I moved over here, als Mary und ich hier nach Österreich gezogen 27 sind, years ago, vor 27 Jahren, we just got married. Wir hatten gerade geheiratet. We didn't have any money. Wir hatten kein Geld. We already spent it all just being here. Wir hatten schon alles aufgezehrt, dadurch, dass wir hierher gekommen sind. I was going to Nashmart and buying the second-hand vegetables. Ich war am Nashmark, habe immer da so das zweitklassige, das alte Gemüse mitgenommen. We couldn't even afford. Could not even afford a regular cucumber. Had to buy the ones that were on sale. Ich konnte mir noch nicht mal eine normale Gurke leisten, nur die, die dann nachher im Ausverkauf waren. Couldn't afford pickles, had to make my own. Ich konnte mir da keine Gurken leisten, ich musste die eigenen machen. We couldn't turn the heat on in the home. Wir konnten da die Heizung nicht andrehen zu Hause. Because we didn't have any money to pay the bills. Denn wir hatten kein Geld, da die Heizungsrechnung zu zahlen. So I went to the Wienerwald and I cut wood. Dann bin ich in Wienerwald, habe dort das Holz geschnitten. Threw it on top of my R4. Habe das oben auf mein R4 draufgelegt. And we burned wood. Und das Holz zu verbrennen. And the apartment was so cold that Mary got sick all the time. Und das Apartment, die Wohnung war so kalt, dass die Mary immer ihr kalt wurde. And life was so shaky. Und das Leben war so gebeutelt. That I would go to sleep every night and recite Psalm 23. Und so ging ich jeden Abend praktisch schlafen und ich habe immer für mich im Gedanken Psalm 23 rezitiert. An undertow of fear in my heart. Und so war da einfach so im Untergrund so eine Furcht in meinem Herzen. What are we doing here? Was machen wir eigentlich this hier? This is not going to work. Das wird nicht funktionieren. How are you going to pay the bills? Wie werden wir da die Rechnung zahlen? How are you going to get a visa? Und das Visum? Who's going to listen to you? Wer wird denn überhaupt zuhören? This is the city where the graveyard of missionaries. This is not. You're wasting time and money. This is senseless. Das ist einfach sinnlos. And I would go to sleep at night and I would just recite, "The Lord is my shepherd." Ich würde abends schlafen gehen, der Herr ist mein Hirte. I shall not want. Mir wird nichts mangeln. Though I walk through the valley of the shadow of death. Auch wenn ich wandere durch das Tal des Todesschattens. I will fear no evil. Ich werde nichts Böses fürchten. For you are with me. Denn du bist bei mir. And that was my core value. Und das ist mein Wert gewesen, einfach im Mittelpunkt, im Zentrum. You are with me. Und du bist bei mir. Your rod, dein Stecken, and your staff, und dein Stab, they comfort me. Sie trösten mich. And that was, und das war, you know all things. Du weißt alles. You can do all things. Du kannst alles. And that's what comforts me. Und das tröstet mich. And we saw miracle after miracle after miracle. Und wir haben ein Wunder nach dem anderen erlebt. We didn't know where the money just came in the mail. Wir haben gar nicht gewusst, wo das Geld herkam, aber es kam. We couldn't pay the bill. Mary would say the rent is due. Oh, die Rechnung für die Miete. I said, just go to the mailbox. Geh einfach hin zum Postkasten. It's going to be in there. Das musste irgendwo and sein. It was always in there. Und es war immer dort. And by miracle, we just walked on water. Und wir sind einfach so auf dem Wasser gegangen. Two young kids too naive to know the difference. Zwei junge Menschen, die einfach zu naiv waren, einfach den Unterschied zu bemerken. Faith, just walking by faith. Im Glauben gegangen. Living out our values, und wir haben speaking unsere Werte einfach ausgelebt. Wir haben sie auch you ausgesprochen. Have to know them. Du musst sie wissen. Rehearse them by speaking them. Du musst sie immer wieder dir in Gedächtnis rufen, indem du sie aussprichst. Live them out. Und sie auch ausleben. When you get up in the morning, wenn du morgens aufstehst, how do you start your day? Wie beginnst du mit deinem Tag? Wake up in the morning with a confession. Wache auf am Morgen mit einem Bekenntnis. Rehearse your values. Deine Werte dir immer wieder in Erinnerung rufen. And let it start like this. Und lass vielleicht so beginnen. Good morning, Father. Guten Morgen, Vater. Thank you for this day. Danke für diesen Tag. If there's anything in my heart that needs to be cleansed. Wenn es irgendetwas gibt in meinem Herzen, was da gereinigt gehört. Show me. Zeig es mir bitte. That my cup might be clean. Auf dass mein Kelch einfach rein ist. And fill me with your spirit. Und fülle mich mit deinem Geist. So that. Auf das. And you fill in the rest. Und dann sprich den Rest aus. Deine Start Werte. With a clean cup. Beginn einfach mit einem reinen Becher. The filling of the Holy Spirit. Die Füllung mit dem Heiligen Geist. And whatever God puts on your heart. Und was auch immer Gott auf dein Herz legt. My first value, my highest value of the day. Mein oberster Wert für den Tag ist immer. Spend an hour with God. Eine Stunde mit Gott zusammen. I do it every day. Ich mache es jeden Tag. Spend an hour with God. Ich verbringe einfach Zeit mit Gott. And if I don't have time the next day. Und wenn ich nächsten Tag keine Zeit habe, then I do it at midnight for the next day. Dann mache ich es um Mitternacht herum für den nächsten Tag. I won't miss a day. Ich werde das keinen Tag verpassen. Because I know my heart. Denn ich kenne mein Herz. If I miss one day, wenn ich einen Tag verpasse, I'll miss two. Dann wird der nächste Tag if vielleicht I miss verpassen. Two, I'll miss five. Und wenn ich da zwei verpasse, and if I miss five, I'll miss 50. Und wenn es gleich 5 sind, dann verpasse and ich 50. And once I miss 50, I'll just forget about it. Und wenn es dann 50 sind, vergesse ich es. That's my highest value. Und deshalb ist das mein wichtigster Wert. Number two, speak his word, speak it. Sein Wort einfach aussprechen. Speak it out. Don't just think it. Nicht nur bloß denken. If you're in the worship service, wenn da im Anbetungsgottesdienst, and it's all happening around you, but it's not happening in you. Aber in dir passiert es nicht. Speak his word. Sprich sein Wort aus. Instead of singing the words, you just sing, Lord, I am your temple. Also, dass die Worte singst hier von dem Lied. And you inhabit the praises of your people. Sag, ich bin ein Tempel, aber du bewohnst where den Wohn, two or three are gathered in your name, you are here. Wo zwei oder drei in deinem Namen versammelt sind, bist du hier. And watch what happens. Und schau, was passiert. He responds to his word. Auf geht es, er reagiert auf sein Wort. And my third, und der dritte Punkt, is to obey the prompting of the Holy Spirit. Dass wir dem Drängen des Geistes gehorchen. Obey the prompting of the Holy Spirit. Wenn der Heilige Geist dich da so antickt und the Holy Spirit drängt, always wants us to do something. Der Heilige Geist möchte immer, dass wir etwas tun. To make a phone call. Vielleicht einen Anruf tätigen. To see somebody in the service that's alone. Vielleicht zu jemanden hinzugehen, der da allein ist im Gottesdienst. To be sensitive to the Holy Spirit, to hear his voice. Gegenüber dem Heiligen Geist seine Stimme zu hören. Say, go over there, do this. Geh mal darüber, mach das. So that when I stand before Christ one day, auf das, wenn ich dann eines Tages vor Christus stehe, and he says, well done. Und er sagt, gut gemacht. You had a good ear. Du hast ein gutes Ohr. You heard my voice. Du hast meine Stimme gehört. I want to train my ear to hear the prompting of the Holy Spirit. Mein Ohr einfach darin üben, die Stimme des Herrn, des Heiligen Geistes zu hören. Try it this week. Versuch es diese Woche. Begin to write out your values. Fang an, einfach deine Werte da niederzuschreiben. If you don't have any yet, wenn du dann noch keine hast, real clear, then borrow the ones I use. Dann vielleicht leihst du dir einfach die ich bin, verwende. Spend 5 minutes a day, 10 minutes a day with God. Verbringe einfach 5 Minuten, 10 Minuten speak, mit Gott. Speak his word. Und sprich sein Wort aus, bekenne es. Listen to the Holy Spirit. Höre auf den Heiligen Geist. But it all begins with honesty. Aber es beginnt alles mit Ehrlichkeit. Don't be afraid of God. Hab keine Angst vor Gott. The thing that irritates God more than anything. Das, was Gott mehr als alles andere irritiert, is when we're dishonest about the condition of our cup. Ist, wenn wir da einfach unehrlich sind im Hinblick auf den Zustand unseres Bechers oder unseres Kelches. He calls it hypocrisy. Er nennt es Heuchelei. I just want to close with one verse. Ich möchte abschließen mit einem Vers. Matthew 23. Matthäus 23, 37. Vers 27. These are Jesus' last words. Das sind die letzten Worte. His last public words before he. Die letzten öffentlichen Worte. before he died. Oh, Jerusalem, Jerusalem. Oh, Jerusalem, Jerusalem. The city that kills the prophets and stones God's messengers. Stadt, die die Propheten tötet und die Botschafter, die ihr gesandt sind, steinigt. Why did they kill them? Warum haben sie getötet? Because they spoke the truth. Weil sie die Wahrheit sprachen. How often I have wanted to gather you together, your children, as a mother hen gathers her chicks under her wings. Wie oft habe ich versucht, euch zu versammeln, so wie eine Mutterhenne ihre Küken versammelt. But you were not willing. Aber ihr wart nicht bereit. And now, look, your house is abandoned and desolate. Nun wird euch euer Haus verlassen sein. For I tell you this, denn ich sage euch, you will never see me again until you say, denn ihr werdet mich nie mehr wiedersehen, bis ihr sagt, blessings on the one who comes in the name of the Lord. Gesegnet ist der, der da kommt im Namen des Herrn. You won't see me until you believe that I am the one who brings blessing. Ihr werdet mich nicht sehen, bis ihr nicht glaubt, dass ich derjenige bin, der den Segen bringt. We got to believe that he is the God of blessing. Wir müssen das glauben, dass er der Gott des Segens ist. He's not holding something back. Er hält nichts zurück. He's just waiting for us to be honest. Er wartet darauf, dass wir ehrlich sind. Shall we pray? Sollen wir beten? Father in heaven, we thank you today. Vater im Himmel, wir danken dir heute. For sending Jesus. Dass du Jesus gesandt hast. Blessed is he who comes in the name of the Lord. Gesegnet ist der, der kommt im Namen des Herrn. Blessings are with the one who comes in the name of the Lord. Segen ist bei dem, der da kommt im Namen des Herrn. Maybe you're here tonight. Vielleicht bist du heute hier. You're a believer. Und du bist gläubig. But there's things you're hiding from the Lord. Aber da gibt es Dinge, die du vor dem Herrn verbirgst. There's the secret rooms of your heart. Da gibst du diese geheimen Räume in deinem Herzen. And you won't let him touch them. Und lässt nicht zu, dass er sie anrührt. He wants to come in and clean it. Er möchte da hineinkommen und sie reinigen. He just wants us to be honest. Er möchte einfach, dass wir ehrlich sind. He'll do the cleaning. Er wird das Reinigen machen. He'll drive out the thieves. Er wird da die Diebe heraustreiben. He has the authority. Er hat die Autorität. If you've been far from the Lord, wenn du da dich entfernt hast von dem Herrn, weit weg, if you haven't seen God move in your life, wenn du nicht gesehen hast, dass Gott sich in deinem Leben bewegt, let's spend a minute before the Lord. Nimm uns eine Minute Zeit vor dem Herrn. Let's say, Lord, open my eyes. Sagen wir, Herr, öffne meine Augen. Is there something I'm dishonest about? Gibt es da etwas, worüber ich einfach nicht ehrlich bin? Something I'm hiding from you. Was ich vor dir verberge? Take a minute before the Lord. Nimm einen Moment Zeit vor dem Herrn. Spirit, we invite you. Heiliger Geist, move in our midst. Wir laden dich ein. Beweg dich in unserer Mitte. Just lift your hand. Hebe einfach die Hand. And just say, Holy Spirit, Heiliger Geist, move in my heart. Bewege dich in meinem Herzen. Holy Spirit, Heiliger Geist, open my eyes. Öffne meine Augen. Take a deep breath and just breathe in. Nimm einfach einen tiefen Atemzug und atme ein. Breathe in life. Zieh einfach das Leben hinein. Holy Spirit, fill us. Heiliger Geist, fülle uns. We want to see God. Wir wollen dich, wir wollen Gott sehen. We want to see you. Wir wollen dich sehen. We want to see Jesus today. Wir wollen Jesus sehen. We want to fulfill our calling. Wir wollen unsere Berufung erfüllen. We want to burn with passion. Wir wollen einfach brennen mit Leidenschaft. For your name. Für deinen Namen. We want to bring glory to you. Wir wollen dir Herrlichkeit bringen. Maybe you're here tonight, you've never received Jesus in your life. Vielleicht bist du hier heute Abend und du hast noch nie Jesus in dein Leben aufgenommen. Maybe a friend has brought you. Vielleicht hat dich ein Freund mitgebracht oder eine Freundin. Jesus knows your name. Jesus, der kennt deinen Namen. He knows where you're sitting. Er weiß genau, wo du sitzt. He knows your deepest need. Und er kennt deine tiefsten Bedürfnisse, your greatest pain. Deine Wünsche, aber auch deinen Schmerz. And he knows what you enjoy the most. Er weiß auch, was du am meisten einfach genießen kannst. He wants to be a part of your life. Er möchte einfach ein Teil deines Lebens sein. He died on the cross. Er starb am Kreuz. He was buried. Er wurde begraben. He rose from the grave. Und er ist vom Toten wieder auferstanden. And he is alive today. Und er lebt heute. Pray a simple prayer. Bete ein einfaches Gebet. Jesus, forgive me. Jesus, vergib mir. And come into my life. Und komm in mein Leben. Just speak those words. Sprich diese Worte aus. Very quietly. Ganz still. Jesus, forgive me. Jesus, vergib mir. Forgive my sin. Vergib meine Sünde. And come into my life. Komm in mein Leben. Be my friend. Sei mein Freund. Be my Lord. Sei mein Herr. Thank you, Lord. Danke, Herr. Father, we thank you. Vater, wir danken dir. For the coming kingdom. Für das kommende Königreich. And the day that we'll see you face to face. Und für den Tag, wo wir dich sehen, einfach Angesicht zu Angesicht. In all of your glory. In all deiner Herrlichkeit. We love you and praise you. Und wir lieben dich und wir preisen dich. Thank you for this moment. Danke für diesen Moment. And Lord Jesus, thank you. Und Herr Jesus, danke. For coming to earth. Dass du auf die Erde gekommen bist. And for enduring. Und dass du all das ertragen hast. The passion. Das ganze Leiden. For us, we thank you. Und wir danken dir, Christus. And Holy Spirit, thank you. Und Heiliger Geist, danke dir. For filling our temple. Dass du unseren Tempel erfüllst. In Jesus' name. In Jesu Namen.